denn wir? Wir sind nicht eure Kameraden. So, und damit herzlich willkommen zur FSN Chart Show, Album des Jahres 2021. Und was wäre eine Musiksendung ohne bei uns die Spitzname Das Ohr? Ja, total. Vendetta, schönen guten Tag. Ja, hallo. Ja, stimmt, was wäre? Also eine Sendung ohne mich wahrscheinlich irgendwie qualitativ hochwertig. Ja, möglich. Also ja. Ich muss aber dazu sagen, in dem Jahr waren wir allgemein schwach aufgestellt. Also ich habe auch sehr, sehr wenig nur gehört. Von dem her, habt Nachsicht mit uns heute. Aber erstmal müssen wir uns entschuldigen, die kommt natürlich viel zu spät. Die coole, wie soll ich sagen, Chart-Sendung. Denn... Ja, wir haben was anderes zu tun gehabt, nämlich demonstrieren zum Beispiel. Das stimmt. Das machen wir tatsächlich fleißig. Ja, also wegen so Grundrechten oft, und so. So oft demonstrieren, glaube ich, waren wir schon seit unserer frühesten Skinhead-Jugend nicht mehr. Ja. Und mal, ich sag mal, das Demonstrieren ist ja nur das eine, da ist ja dann hängt ja dann auch noch Vernetzung und was weiß ich nur alles hinten mit dran. Und das hat natürlich jetzt dazu geführt, dass ich ja hier ein paar Videos und vor allem das Video, das ja normalerweise Anfang Januar kommt, knapp verzögert haben, denn wir haben Mitte Februar, aber gut. Ja. Das ist ja die Sendung, oder die für mich in der Vorbereitung am schwersten ist, weil ich die ganze Grafikscheiße hier zusammenschreiben muss. Bei mir geht's eigentlich, weil ich mache wie immer nichts. Ja, das ist richtig, aber dafür wirst du jetzt hier mit grandiosem Rechtsrock und so weiter und so fort Politmusik zugeschissen. Denn ja, okay. Wir haben hier 10-mal... Ja, die besten, laut eurer Abstimmung zumindest, und da komme ich später noch dazu, da muss ich nämlich hier schon mal ein paar Sachen monieren. Die 10 besten, wenn man das demokratisch festlegt, und ich sag mal, die Sendung, das werdet ihr wahrscheinlich sonst von uns nicht kennen, die wird so einen leichten Demokratie, bisschen Demokratiekritik wird da mit drin sein. Ja, okay. Denn, bin gespannt, warum. Ja, ja, weil die Abstimmung nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorstelle. Und ihr wisst ja dann, ja. Es kann ja nur irgendwas schiefgelaufen sein. Das ist wie bei der Trump-Wahl. Ja. Konntest du dieses Jahr nicht so gut hinfaken, oder wie? In dem Mal konnte ich ja gar nichts faken, weil die lief ja diesmal über Telegram direkt. Ja, also die und Telegram ist ein Messenger der Wahrheit. Ganz genau, ja, teilweise richtig, ja. Aber ich konnte jetzt hier quasi nicht korrigierend eingreifen, wie schon früher mal, einmal zumindest geschehen. Die Ergebnisse, die also diejenigen, die das verfolgt haben, kennen ja die Ergebnisse schon. Das ist jetzt hier nicht so wie früher, wo das ja alles hier top secret war und das jetzt hier quasi mit großem Enthüllungsjournalismus hier präsentiert wird, sondern jeder, der gucken kann oder da das ein bisschen verfolgt hat, der weiß ja, wer das Ding gewonnen hat und wie die Platzierungen sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so allgemein dieses ganze Jahr, auch bei den anderen Kollegen, also sowohl bei Punikov, Rockhate und Frontmagazin, da ist das alles, weiß ich nicht, irgendwie alles ein bisschen komisch gewesen, aber da kommen wir dann später noch dazu. Also das ist jetzt von den Jahren, die wir bisher gemacht haben, das ist ja jetzt hier tatsächlich schon die 10. Abstimmung. Das ist unglaublich. Unglaublich, ich hau jetzt dann gleich mal den Rückblick rein. Ist das jetzt hier auf jeden Fall, ich sag mal, die kurioseste Abstimmung an sich gewesen, also jetzt auch fraktionsübergreifend, nenne ich jetzt mal, also auch was die Kollegen und so weiter betrifft, die ja auch so Abstimmungen machen, also Grüße gehen natürlich an alle raus, aber das war alles irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht, alles ein bisschen seltsam, das war alles ein bisschen gemischt und komisch und teilweise komische Sieger irgendwie, unter anderem bei uns, also was heißt komisch, aber halt, unser Sieger kommt in den anderen Abstimmungen zum Beispiel überhaupt nicht vor. Okay, ja, interessant. Um es mal so zu sagen. Aber ja. Scheiß jetzt erstmal drauf, um es mal ganz demokratisch zu sagen. Erstmal haben wir den Rückblick rein. Vendetta, wer hat letztes Jahr gewonnen? Ich hab's auch nicht mehr gewusst. Ich wusste ohne Scheiß auch nicht mehr. Ich hab auch nochmal nachgucken müssen. Es war natürlich Blutzeugen zum zweiten Mal. Okay, ja. Genau. Da kannst du dich ja sicherlich dran erinnern. Also ich habe jetzt hier gerade die Rückschau eingeblendet, siehst du jetzt gerade nicht. Also alle Jungs von 2012 angefangen bis 2020. Es liest sich, und das sage ich auch jedes Mal wieder, wie ein Who is Who. Und Blutzeugen jetzt seit letztem Jahr die erste Band, die das Ding hier zweimal geholt hat. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, wer sich da anschließt fürs Jahr 2021. Ja, gut. Ist jetzt hier nicht, wenn ihr es verfolgt habt, wisst ihr es natürlich. Aber jetzt gehen wir das ganze Ding mal standardisiert durch und natürlich kommt am Anfang immer Erstmal die Anzahl der abgegebenen Stimmen. Vendetta, ich kann dir sagen, wir sind sehr, sehr oft verteilt worden oder geteilt worden auf Telegram und Ja. Co. Was denkst du denn, wie viele Stimmen abgegeben wurden? Wie viel wurde das letzte Mal abgegeben? Ich glaube so 2000 1000? grob. Ah, 2000. Okay, da muss es ja mehr sein. Sag jetzt mal 5000. Nee, ganz so viel haben wir nicht geschafft, aber es waren Okay. 3694. So, naja, Also okay. rein von der Menge her ist das natürlich der größte Haufen, den wir bisher hier gelegt haben, so ungefähr. Also das Ja. ist deutlich vorne, lag natürlich daran, dass es auf Telegram erheblich verteilt worden ist, aber hat natürlich ein paar Nebeneffekte, auf die wir dann im späteren Verlauf zu sprechen kommen. So, und ich würde sagen, wir starten mal standardmäßig ganz hinten, nämlich Ja. mit Platz 10. Und das sind meine Kumpels aus MacPom und Co. Nämlich die Stimmen der Ostküste. Ist auch ein Projekt von mehreren Bands, unter anderem Ahnenblut, Stimme der Vergeltung. Ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei war. Und die haben Platz 10 geholt mit 149 Stimmen und 4, irgendwas Prozent. Das ist alles gerundet, also ich habe es jetzt hier nicht genau ausgerechnet. Aber das ist Platz 10. Und der Vendetta darf jetzt da mal reinhören. Ja, ich habe schon geöffnet bei mir. Also das Lied nennt sich Fragt nicht. Und das Mach hauen ich wir auch jetzt nicht. dann. Bitte? Ich sag, mach ich auch nicht. Was auch nicht, ja. Aber ich bin Ja. jetzt dann gespannt, was du dazu sagst. Ich habe natürlich mal kurz reingehört. Ich muss dazu sagen, in diesem Jahr bin ich, wie gesagt, auch extrem scheiße aufgestellt. Ich habe wirklich nicht viel gehört. Aber das, was ich hier gehört habe, war gar nicht schlecht. Und ich bin gespannt, was Vendetta jetzt dazu sagt. Und damit würde ich sagen, hauen wir das Ding mal rein. Ich bin gespannt. Jo. Deine Pflicht, nur wenn alle folgen der einen großen Sache und nicht im Schatten weichen, wir halten standhaft Wache. Doch wenn ich der letzte Dunkel. Zeit verstehen, denn Deutschland ein Land muss trotz allem bestehen. Werde Brüder, lerne Wort Zeit verstehen, denn Deutschland ein Land muss trotz allem bestehen. Frag mich warum, ich weiß, wie schwer es ist, weil so viele schlafen, doch du erfüllst deine Pflicht. Nur wenn alle folgen der großen Sache und nicht den Schatten weichen, wir halten standhaft Wache. So, ist es beim Vendetta auch schon durchgelaufen? Ja, verrückterweise habe ich das gestartet, wo du gesagt hast, es geht los, und überraschenderweise sieht es jetzt genau auch aus. Ja, das ist der Hammer, Alter, das läuft ja hier bei uns. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich gut gewesen. Ja, fand ich auch. Also ich habe schon wieder Angst, dass mir hier wieder so ein artgerecht Malheur passiert, so nenne ich es mal, so wie letztes Jahr. Wo ich ja dann sogar nochmal korrigierend im Nachgang eingreifen muss, denn hier ist ja Stimme der Vergeltung abbeteiligt, und immer wenn der mitsingt, kann es eigentlich noch geil werden. Also das ist eine CD, die ich mir jetzt im Nachgang auf jeden Fall nochmal zur Gemüte führen muss, weil das war jetzt hier wirklich nicht schlecht. Ohne Witz jetzt, das war wirklich nicht schlecht. Ich würde euch sagen, wenn es kompletter Müll wäre, das war echt gut. Vendetta, wie hast du es gefunden? Ja, genauso. Ich meine, die Leute würden sie hören, wenn es Quatsch wäre. Hat sie echt gut angehört. So ein bisschen Oldschool-mäßig, aber war auf jeden Fall gut. Ja, fast so cool wie Hetzjäger. Da kenne ich mich nicht so aus, also bei den Liedern. Ja. Nee, ja, Hetzjäger war ja die Zeckenband. Ja, ich weiß, war also, die Zeckenband. Ja. Wir haben am Anfang versucht, ein bisschen zu zitieren, aber die sind natürlich hier schön weggeraped worden von uns. Aber das ist ein Thema für, das ist wieder zu viel Politik, das lassen wir jetzt mal außen vor. Konnte man für die abstimmen? Nee, die haben ja nur ein Lied raus. Und das war ja also, erst, okay, jetzt erst in diesem Jahr. Ja, also stimmt. Da müssen wir mal schauen, ob wir eine Single-Abstimmung dann machen für Kameraden. Aber naja, wir schauen mal weiter. Ja, nach der 10 kommt die 9. Und das ist eine CD, die habe ich sogar vorgestellt in einem Sondervideo. Wieder Kumpels von mir, nämlich Sturm und Drang, Platz 967. Stimmen damit auch 4%, aber halt ein bisschen mehr als bei den Kollegen. Das Album Ahnenerbe Totenkult. Und da habe ich ja eigentlich mein Top-Lied schon gespielt. Macht aber nichts, ich habe ja hier nochmal was gefunden. Also das ist quasi hier die härtere Version von Confident of Victory. Und diejenigen, die die Story ein bisschen kennen, die wissen ja auch, dass Sturm und Drang eigentlich die Originalband war und Confident das Projekt. Das hat sich mittlerweile umgedreht und Confident, diejenigen, die sich noch erinnern können, 2019 hier auch schon einen Action-Sieg geholt. Und jetzt hören wir uns natürlich auch davon ein Lied an. Aber Sturm und Drang ist quasi schon relativ alt, oder wie? Das ist eigentlich, rein technisch gesehen, ich blende nochmal zurück, eigentlich richtig alt, also die gibt es schon seit knapp nach Mitte der 90er. Also mir kommt das nämlich auch so bekannt vor irgendwie, und haben die zuvor auch schon mal Alben gehabt, eins oder zwei oder so? Ne, die haben sogar, glaube ich, drei gehabt, aber die ersten zwei waren ganz normaler, ich nenne es mal Oldschool-Rechtsrock. Ja. Und dann kam eben dieses leider indizierte, eher in die Hardcore-Headcore-Richtung Album. Ja. Und dann kam 20 Jahre nix. Okay. Und das wurde aber jetzt wiederbelebt mit einer Animationszeit von 20 Jahren. Und wir haben also jetzt hier wieder was Härteres rausgehauen. Und damit immerhin Platz 9 geholt, obwohl hier wirklich durchgezogen wird. Also das Teil ist jetzt hier nichts für schwache Nerven. Also gerade waren wir eher so im Oldschool-Rechtsrock-Sektor unterwegs, so eher so der Standard musikalisch. Jetzt wird es ein bisschen härter, und auch da bin ich wieder gespannt, was Vendetta dazu sagen wird, denn wir hören uns das Lied an, den Toten an der Neiße. Genau, Alles klar. Let's go. Das Ding müsste bei Vendetta durch sein. Ja, ist durch. Ich muss sagen, erstmal zuvor, ich hatte Schutt und Asche gemeint, ne? Nicht, ach so. Genau, mit so einem Doppelnamen, was ich von früher kenne. Also das, die Band kannte ich jetzt nicht. Ich fand den Refrain ziemlich gut, ist dazwischen nicht so. Ja, also ist bei mir es, ähnlich. Also ich habe ja, das ist ja eine CD, die ich tatsächlich auch gehört habe, weil ich sie auch vorgestellt hätte. Da ja. Musst du aber Freund der harten Klänge sein, sonst wird's eng. Ja, die muss wahrscheinlich zwei, dreimal anhören, dann ist es besser. Also, ja. Weil mir gefällt also Burndown und solche Sachen schon auch. Und das kannst du auch nicht einfach so jemanden vorsetzen und sagen, hier, zieh das rein, der sagt, ja, ist scheiße oder ist halt nicht gleich so toll. Und ich glaube, das könnte hier ähnlich sein. Also, die ein paar Mal hören muss und dann wird die besser. Ja, aber jetzt vom ersten Eindruck her, wie gesagt, Refrain ziemlich gut, ziemlich episch, aber dazwischen ein bisschen hart. Ja, ist halt nicht so catchy. Das ist, genau. Und das ist, muss ich dazu sagen, das ist nur eins der catchigsten Lieder gewesen. Okay. Also da lässt es nochmal einen Zacken schärfer, aber wie du richtig sagst, natürlich, wenn du in diese HC-Ecke da reintrommeln willst, dann musst du natürlich dir das öfter anhören, ja. Bis du die Liedstruktur drin hast, dann wirkt das auch mehr. Aber, was man hier natürlich sagen muss, wenn du das vergleichst in den letzten 20 Jahren, also musikalisch haben wir uns hier knapp nach vorne bewegt, muss man sagen. Also hier ist schon ein bisschen mehr am Start, instrumententechnisch. Wenn ich mir da alte Endstufe-CDs oder Musikkassetten anhöre, da war das irgendwie anders. Also da hat man sich durchaus vorwärts bewegt. So, kommen wir zu Platz 8. Ich rutsche nach unten durch und jetzt haben wir dann Musikvideo-Action am Start. Denn Platz 8 mit 188 Stimmen, also ihr seht, das ist alles da hinten was relativ eng. 5% der Stimmen, 188, genau, und 188 Votes. Und zwar ist das Hope for the Weak mit Anna Bound. Auch eine CD, die leider Gottes ich bisher ziemlich unbeachtet gelassen habe, zu meiner Schande. Ich gehe aber auch davon aus, oder da davon aus, dass mir die ziemlich zusagen wird. Und die haben ein wunderschönes Musikvideo gebastelt, nennt sich Eine Familie. Und wenn es schon mal Musikvideos gibt, ja, dann müssen wir natürlich auch eins zeigen. Für die, die die Bandgeschichte Hope for the Weak kennen, waren ja vor x tausend Jahren mal relativ bekannt, dann kam ewig nichts mehr. Jetzt hat der Sänger gewechselt in neuer Formation, jetzt am Start. Und eben dieses neue Album dieses Jahr rausgekommen und eben auch dieses Video Eine Familie. Und das knallen wir uns jetzt mal rein. Und da es der Vendetta selbstverständlich nicht kennt, bin ich jetzt gespannt, was er dann dazu sagen wird. Ja, ich bin auch gespannt. Jetzt switche ich mal aufs Video um und wir drücken mal drauf. Eine Familie, in allen Zeit, bleibt der Ein Blut, eine Familie. So, da sind wir doch wieder. Ja, Vendetta ist auch durch. ich bin auch durch. Fand ich super gut. Würde am liebsten gleich nochmal anhören. War das aber nicht so, dass eigentlich Hop for the Week eher englischsprachige Musik Ja, das war macht? eigentlich schon. Ich glaube, das ist auch dieses Mal weitestgehend Englisch. Wir sehen, wir haben überhaupt Okay. keinen Plan. Das ist leider unser Problem. Wir haben uns ja mit Politik beschäftigt, nicht mit Musik im letzten Jahr. Jetzt reißen wir da vielleicht einmal zusammen. Ich glaube, dass das eins der wenigen Lieder ist, das auf Deutsch ist, aber Ja. ohne Garantie. Ja, aber hört sich super an, also hat mir ganz gut gefallen. Auch da kann man, denke ich, nichts sagen musikalisch, Ja. verrückterweise. Also das ist auch nicht schlecht. Also Aber ich muss sagen, bei der CD, die habe ich sogar mitbekommen, dass sie rausgekommen ist und ich habe mir gedacht, die müsste ich mir auf jeden Fall mal holen oder anhören, weil die hat mir immer gut gefallen, die ja, Gruppe. also hast du natürlich dann standardmäßig nicht gemacht. Nee, ist Na ja klar, klar. gut. Ja. Bin ja doch wieder bei Scooter hängen geblieben oder Ja, bei den klar. Asozialen. Klar, Ja. klar, klar. Aber ihr seht, und dafür ist ja auch die Sendung so ein bisschen da, weil wir haben ja doch in erster Linie ist ja unsere Zuschauerschaft jetzt nicht die Hardcore-Musik-Fan-Fraktion, zwar auch mit dabei, aber ich weiß noch früher, wo die Abstimmung oder so die Umfragen intern waren, ob man jetzt eher politische Geschichten, ob ihr euch die lieber anhört von uns oder lieber Musiksachen, da lag ja Politik immer weit vorne. Ja. Und trotz allem, vielleicht ist ja auch für diese Fraktion hier ein bisschen was dabei, wo die sagen, das war jetzt schon ganz cool, vielleicht schnappe ich mir die CD dann doch mal, damit ich ein bisschen den coolen Rechtsrockmarkt unterstütze. Gibt es eigentlich so Rechtsrock, wie soll ich jetzt sagen, YouTube-Kanäle, also irgendwie so, dass PC Records oder Opus Records oder Front Records oder irgend so ein Ding macht, so ein Kanal, wo über sowas geredet wird? Nee. So direkt nicht, oder? Also YouTube hat ja massiv zensiert, also man findet schon die Ja, Lieder nur zum Teil. ja. Aber so einen richtigen Kanal, wo jetzt hier großmächtig was vorgestellt wird, also eigentlich kommt alles auf den Telegram-Kanälen der Ja. einzelnen Labels und Co. Aber auf YouTube findet ihr natürlich, gibt es da Leute, die ein bisschen was hochladen, dann mal wieder gelöscht werden, dann mit anderem Kanal mal wieder was hochladen und so. Das gibt's schon alles. Aber so die zentrale Anlaufstelle, da sieht es natürlich im freiesten Start ever, sieht es da natürlich ein bisschen, oder im freiesten YouTube ever, sieht es da natürlich ein bisschen mau aus. Das muss man Ja, ist leider klar. sagen. Wir kennen ja die Problematik. So, Platz Nummer, ja, das ist noch Platz 8, den machen wir mal jetzt hier schön weg. Platz 7, und jetzt wird es zum ersten Mal hier skandalös. Denn Platz 7 ist tatsächlich Weiße Wölfe Okay. mit 274 Stimmen und 7%. Ja, Weiße Wölfe, wie kann das denn sein? Ich denke mal, die meisten von euch werden sich daran erinnern, wenn ihr bei euch im Bauwagen wart, da ist ab und zu vielleicht mal ein Lied gelaufen, das ging so in die Richtung Ruhm und Ehre der Ja. das gab's. Ihr tut unsere Ehre Ja, genau, das weh. ist ja so ein anderes Problem. Aber daran kann ich mich so ein bisschen erinnern, aber alles, was so dazwischen kam, war jetzt weniger mein Fall, weil das für mich irgendwie, das hat mir irgendwie, war mir das zu realpolitisch alles. Da habe ich mir lieber die Oldschool-Sachen angehört. Und ja, jetzt haben die eine CD rausgebracht, Gut und Böse, und ich sag mal, durch die Durchdringung unserer Umfrage, die ja wirklich in allen Kanälen mehr oder weniger geteilt wurde, ich glaube, wir haben da teilweise Reichweiten mit 20.000 Leuten so und so auf Telegram erreicht. Weiß ich nicht, ob die alle wirklich die CD gehört haben, aber oder sich einfach nur vom Namen haben begeistern lassen, weil sie sich an ihre alten Bauwagenzeiten erinnert haben. Auf jeden Ja. Fall Weiße Wölfe im Spiel. Weiße Wölfe Solo, das war dann nur der Sänger, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, Oder ist genau. das war, ja, genau. Aber das fand ich eigentlich schon auch immer ganz okay, komischerweise. Also auch diese eine Weiße Wölfe CD, die kenne ich, die du da also Ja. erwähnst. Danach fand ich auch immer alles nicht so gut, aber Weiße Wölfe Solo fand ich wieder irgendwie besser, weiß ich noch. Okay, also bei mir ist, wie gesagt, ich habe so lange das eine Lied gesungen, ich habe da über die neuen CDs, war ich da gar nicht mehr so im Bilde. Ja. Aber jetzt können wir uns ja mal einen Einblick verschaffen. Ich kann auch jetzt schon sagen, dass das Lied, das wir jetzt hören, auch schon wieder 11.000 Aufrufe auf YouTube hat. Und ja, also allein der Name ist ja schon relativ rechts, muss man sagen. Das ist wie wenn du bei die Rechte bist, da hast du immer so den Namensvorteil. Das muss man sagen. Ja. Und jetzt hier Weiße Wölfe, wir hören das Lied Kreuzritter. Und Vendetta weiß, wo er hinklicken muss. Ich weiß, wo ich hinklicken muss. Und das machen wir jetzt. Alles klar. keine Gründe, sich zu schämen. So, haben wir das auch durch? Ja. Das ging jetzt natürlich eher in die, nenne ich es mal, oldschooligere Richtung wieder. Genau, also ganz klassischer Rechtsrock eigentlich. Kann ich mir natürlich trotz allem vorstellen, dass das natürlich seine Hörer hat. Ja, bestimmt, bestimmt. Also, das ist jetzt nichts, wo ihr mich jetzt hier großmächtig vom Ofen vorlockt. Aber ich denke schon, das ist auch das, was immer noch viele Leute hören. Und ja, jetzt mal abgesehen vom Namen, vielleicht haben wir wirklich einige das durchaus auch so dafür abgestimmt. Aber ja, also kann ich mir gut vorstellen. Wie du schon sagst, ich denke jetzt auch nicht, wow, das ist der geilste Shit ever so ungefähr. Das ist halt normaler Rechtsrock. Ja. So. Aber ich denke, von Weiße Wölfe wird man auch nichts anderes erwarten. Genau. Wenn die jetzt hier auf einmal das Keyboard mit einfließen lassen, weiß ich nicht, ob das, ob man sich dann nicht ein paar von der Fanbase dann vergrault. Aber wie gesagt, das hat auf jeden Fall für Platz 7 gereicht. Und jetzt schauen wir mal wieder eins weiter. Zu Platz 6. Und der hat nur 8 Stimmen mehr. Also da gab es ein enges Rennen. Und zwar ist das Heureka mit dem Album Arisches Ethos 282 Stimmen. Switcht aber dadurch immer auf 8%. Vorher waren es nur 7. Also das ist anscheinend genau an der Kante dann verlaufen. Der gute Wiesel heute erst mit dem telefoniert, muss ich dazu sagen. Sehr aktiv gewesen die letzten Jahre. Und jetzt hier verdient Platz 6, also schon mal allein für die Arbeit, weil da relativ viel rausgehauen wurde. Und auch da muss ich dazu sagen, war ich sehr nachlässig. Auch da habe ich bei Weitem nicht alles gehört, sondern wirklich nur temporär ein paar Sachen. Und ich bin jetzt gespannt, was du dazu sagen wirst. Denn auch das wird eher in die Standardrichtung gehen, aber ich bin gespannt vor allem, was du zur Musik sagst, weil Wiseloni ja da höchstpersönlich weitestgehend alles selber macht. Ja, da bin ich jetzt ja ein bisschen persönlich befangen, aber Ja, gut. klar, aber mal schauen, ob du dich trotzdem zu einem eiskalten Ja. Hardcore-Urteil hinreißen lässt. Das Lied, das Mai. wir hören, heißt Leg die Fessel ab, Heureka, let's go. Mai. Thank you. Königin befindet sich in einem Fall. Die Monarchie abgesetzt überall. Keine Königin, die ihr Volk regiert. Nur Händler, die davon profitieren. Was wäre das Liegen? Sie nun alle da. Ohne Geist, ohne Kraft. Zerbrechlicher Star. Wir können es nur noch umkehren. Erkennt die ganze Kraft. Setzt euch zur Wehr! Eureka, die Lösung ist sonnenklar! Eureka, ein Reich soll es sein, wie es früher war! Nicht die Fresse lang, wir sind nicht alle gleich! Nicht die Fresse lang, wer ist euer Geist? Eureka, die Lösung ist sonnenklar! Eureka, ein Reich soll es sein, wie es früher war. Nicht die Fresse lang, wir sind nicht alle gleich. Nicht die Fresse lang, wer ist euer Geist? Tja, Wendy. Ja, voll geil. Sagst du das jetzt, weil du befangen bist? Oder weil Nein. Ich finde die Stimme halt echt ultra geil. Also das ist wie Division Germania, sage ich jetzt mal so. Und die Stimmen mag ich ja voll. Und deswegen finde ich es richtig gut. Ja, ich habe vor allem, also bei mir ging es jetzt weniger um die Stimme, sondern ich fand, es geht ziemlich nach vorn von der Musik her. Also das hat so einen Push-Faktor. Ja, also da wird durchgedrückt. Also auch da, Schande über mein Haupt, dass ich da mich zu wenig damit beschäftigt habe bisher. Aber man kann ja noch was nachholen. Also, genau. Vendetta fand's gut, das ist doch schön. Ja, absolut. Neuer Heureka-Fan am Start. Ja, und jetzt wollte ich was einschieben, weil wir kommen jetzt dann wieder zum Musikvideo. Aber vorher, wer uns helfen möchte, ich blende jetzt mal unser Unterstützerkonto ein. Werden wir nämlich immer wieder ermahnt, dass das viel zu wenig geschieht. Also, wer uns helfen will, ist da an der richtigen Adresse. Am besten auch in der Höhe von GEZ. GEZ nicht zahlen, dafür hierhin überweisen, alles super. Dann machen wir auch viel mehr Videos. Also wenn das, ich sag's ganz ehrlich, wenn das 50 Millionen Leute machen würden, dann würdet ihr uns hier locker zweimal im Monat sehen. Auf jeden Fall. Also da kann man davon ausgehen. Oder ansonsten, ihr seht ja, ich habe hier ein bisschen Schleichwerbung an. Ich habe nämlich unsere unfassbar geile Track-Jacket an. Den Adler, vielleicht kennt den irgendjemand aus der Historie. Aber wer sagt, ach, ich kaufe mir lieber was zum Anziehen, anstatt dass ich Geld überweise. Der ist natürlich bei unseren Shops ja auch an der richtigen Adresse. Wer die nicht kennt, hat noch nie eine Sendung von uns gesehen, weil wurden ja immer eingeblendet, also egal, ob ihr bei Ansgar oder im FSN-Shop oder was weiß ich wo kauft, auch da kommt das natürlich indirekt bei uns an und man hilft uns damit. So, jetzt habe ich die Werbung zumindest Teil 1 rausgehauen, Teil 2 kommt jetzt dann gleich, aber vorher schauen wir uns auf jeden Fall mal ein neue Platzierung an. Ich lösche mal hier Platz 6 weg und hau mal Platz 5 rein. Mhm. Und jetzt, es ist jedes Jahr der gleiche Shit. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ja. Du weißt, wer da ist. UvoCast? Korrekt. Echt? Ja. Okay. Ja. Mit einem Nebenprojekt, normalerweise ja in den Plätzen 6 bis 8 angesiedelt. Ja. Das war gefühlt wirklich in jedem beschissenen Jahr, dass wir das bisher gemacht haben. Ja. Diesmal auf Platz 5 und du wirst einen Unterschied hören. Also es ist auch in meiner subjektiven Wahrnehmung die CD von ihm, die seit langer, langer Zeit am besten angenommen wurde. Also ich weiß, okay, ja, die ganzen UvoCast und alte Freunde-Sachen, die liefen mir ein bisschen besser, weil das eher so Rechtsrock war und nicht dieser Bloodshed, genau, Hardcore-Dings. Und das ist jetzt hier wieder ein bisschen anders und ich habe mir dieses Lied, das wir uns jetzt, wo wir uns das Lyric-Video jetzt dann gleich reinziehen, auch angehört. Also die CD heißt übrigens, wie heißt es, Überlebenskampf, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, genau. Das ist für so UvoCast-Geschichten schon ein bisschen anders. Und deshalb bin ich natürlich da auf deine unfassbare Meinung gespannt. Ja. Wenn das Ding jetzt dann läuft. Ich gehe nochmal in die Details. Also 324 Stimmen, 9%, Platz 5. An Good Old Uwe. Und wir hören das Lied Unser Schicksal, beziehungsweise da gibt es ein Lyric-Video. Das hat Balaclava Graphics gemacht. Und zu denen komme ich dann gleich nochmal. Weil die haben nämlich für uns auch was gebaut. Und da müssen wir auch noch die Danksagung danach raushauen. Aber jetzt Checken wir dann erstmal aufs Video um und hören uns Blut rein an. Und ich bin aufs Vendetta-Urteil gespannt. Let's rock. Alles klar. Wir sind doch euer So, Moment, hier, da läuft schon wieder das nächste Lied. Hier wird wieder kein Puffer drin. So, Pause. Ja, ne? Vendetta. Ja, fand ich gut. Ich glaube, wenn ich es nochmal anhöre, finde ich es noch besser. Aber fand ich super. Und ja, wie du schon sagst, Uwe Kast immer vertreten und der macht es ja wirklich jetzt auch schon ewig. Also irgendwie, glaube ich, begleitet er mich jetzt. Sturm wäre es auch so eine Band, aber eigentlich Uwe Kast auch. Solange ich irgendwie so politisch bin, immer wieder höre ich was von ihm. Also echt gut. Was hier der Unterschied ist in diesem, also ich muss auch hier wieder sagen, ich habe das Ding nicht gehört. Ich kenne jetzt auch nur wirklich hier minimale Auswüchse von Hörproben und eben dieses Lied. Das ist, dass ich in diesem Refrain, der da gesungen wird, ich glaube, die Uvocast-Stimme zum ersten Mal in meinem Leben nicht beschissen fand, sondern da könnt ihr mich dran gewöhnen. Also das ist sehr schön gesungen eigentlich. Und das passt auch mit der Musik zusammen und alles. Also das war echt okay. Ja, okay. Ich muss jetzt sagen, die Uwe Kast sind alte Freunde, die kenne ich so nicht, die CDs, weil es eher rechtsrockiger ist. Ja. Aber für mich hat sich die Stimme eigentlich so angehört, wie sich Uwe Kast eigentlich immer so Na, aber anhört. der Aber singt ja normalerweise nicht so schön, oder? das Bloodshed und Burn Down ist immer sehr melodisch Ja, vorgetragen. aber da kommt doch normalerweise kommt doch hier die Hardcore-Stimme. Gut, wenn nicht, dann nehme ich es zurück, aber mir ist es hier positiv aufgefallen. Ja. Und ihr habt es ja gesehen, das Ding ist von Balaclava Graphics gemacht worden aus dem wunderschönen Bautzen und die haben auch unseren Schattenmacher Teaser gebastelt, der sehr gut angenommen wurde. Und deshalb hier ein bisschen Schleichwerbung, denn ich habe jetzt hier das Balaclava Graphics The White Race Shirt an und das könnt ihr euch hier holen bei Instagram. Nämlich, ich blende mal schnell den Account ein. Den findet ihr über die Suche nicht, weil der ist schon vorbildlich geshadowbanned, so wie es halt gehört. Aber das ist das richtige Ding. Also schaut da vorbei, wenn ihr da Interesse habt. Sehr witzig gemacht, denke ich mal. Mit Augenzwinkern zu sehen. Und das ist ja auch drauf abgebildet, von dem her kann sich da keiner beschweren. Vielen Dank natürlich, Grüße gehen raus. In den Wilden Osten an die Demonstrationsfront, muss man ja sagen. So, das dazu. Und dann kommen wir zum nächsten Skandal eigentlich, muss ich sagen. Ich kann mir jetzt denken, welche Band du meinst, weil ich ja diese Übersicht gesehen habe. Also ich Ja. wusste jetzt nicht, dass Blutrein Uwe-Kaust ist. Also Ja. da habe ich wirklich jetzt geraten, aber du hast ja schon gesagt, dass Platz 4 eine Überraschung ist und ich habe diese Bandliste gesehen und glaube, ich weiß jetzt, dass da eine Band auf Platz 4 ist, die mal jemanden ersaufen wollte. Ja, das stimmt. Jetzt werdet ihr Ja. natürlich sagen, na gut, welche Band wollte das nicht? Ja. Aber es ist tatsächlich auf Platz 4 und da war ich also wirklich, ich will jetzt nicht sagen entsetzt, weil da gehört ein bisschen mehr dazu, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das zu meinen Lebzeiten noch sehe. Platz 4 ist Macht und Ehre mit dem Album Wende oder Untergang mit sage und schreibe 452 Stimmen und 12%. Ja, unfassbar. Also Ja. Ist auch, es noch der ja, Jones? Glaube ich, heißt der selbstverständlich oder ist das nur der Johnson? Okay. Jones. Ja, okay. Der hat in dieser Zeit jetzt dann wahrscheinlich hier 16 Millionen Zigaretten mehr geraucht seit den 90ern. Aber es ist immer noch so, und ich habe mir sagen lassen, das muss ich gleich mal vorneweg sagen, dass die deutlich besser sein soll als die Macht und Ärger der letzten 20 Jahre, sage ich jetzt mal. Und ich habe ja auch in das Lied reingehört. Und ich fand es auch nicht so schlimm. Natürlich ist das jetzt hier, ist jetzt natürlich nichts für mich. Das muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Aber ja, wie so häufig wird es auch hier Hörer geben, die das gut finden. Ich weiß auch nicht. Da habe ich immer bei dem Ding habe ich immer Angst, dass hier so ein Trollkommando unterwegs ist und dann sagt, wir hauen die krachigste Band der 90er jetzt mal in die Top 5 rein. Aber weiß ich jetzt nicht. Also ich habe auch eine legale Macht, eine LCD, da steht er mit der Sturmhaube so am Cover vorne drauf. Die ist also 10, 15 Jahre, könnte die alt sein, Ne, 12 Jahre. der hat, glaube ich, sogar ein paar mehr, die nicht indiziert sind. Weiß ich jetzt gar nicht, Genau. aber Und das. die ist eigentlich auch völlig in Ordnung gewesen, die CD. Ich weiß, habe ich früher oft angehört. Okay, echt? Ja Ja. gut, vielleicht bist du da oldschool-lastiger unterwegs. Ja. Oder vielleicht hast du dich durch die Maskierung eben angesprochen gefühlt. Das kann ich auch sagen. Ja, das war nicht so schlecht. Also die war öfter im CD-Player, weiß ich. Okay, naja, dann gehen wir ihm jetzt hier. Natürlich auch standardmäßig. Jetzt muss ich mal schauen, wo bin ich denn hier? Ein Lied natürlich für Platz 4. Gratulation an Jones. Die alte Garde wieder am Start. Und zwar nennt sich das Lied Zielscheiben. Und jetzt schauen wir mal, was Vendetta und ich habe es auch schon wieder vergessen, wie es genau ging, wie unser Fazit jetzt da danach aussieht. Alles klar. Hauen wir mal rein. Jo. heißer Tropfen, der zum Überlaufen fährt. All der aufgestaute Hass schreit nach einem Ventil. Sind wir die Zielscheibe oder nicht die Ziel? Kamerad, entscheide dich, wohin die Reise geht. Es ist 5 vor 12, das ist die Realität. Und Ärger, ganz gezielt forciert. Es werden immer mehr reingeholt und alles eskaliert. So, Vendetta. Ja, ich kann mich gar nicht mehr auf meinem Stuhl halten. Ich will jetzt schon eigentlich zum Kühlschrank gehen und Bier holen. Ja. Also hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen. Ist irgendwie, wenn der Jones da singt und irgendwas mit Kameraden sagt oder Kamerad, dann bin ich halt am Start. Das ist halt so. Also war ganz gut, muss ich sagen. Und ich habe nebenbei mal gegoogelt, die CD, die ich meinte, ist doch indiziert und ich habe die natürlich nicht. Also falls sie jetzt hier irgendjemand hört und ja, so gut, weiter. Ja gut, eine darfst du ja haben. Ja, eine, aber nicht mal die habe ich. Also ja, das ich glaub, ist sehr gar gut. ja, also natürlich, das hat natürlich einen Nostalgiefaktor, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Was ich hier loben muss, ist, ich weiß nicht, wer die Musik dafür ihn zusammenbastelt, aber das hat gepasst. Also das ja. Fand ich völlig in Ordnung. Die Stimme, gut, das, da musst du halt Fan sein so ein bisschen. Das ist halt, ja. Natürlich ist es geil, dass er jetzt hier gefühlt 100 Jahre nach einer diversen CDs mit 5 Buchstaben und anderen, dass er hier immer noch auf der Matte steht, ist natürlich geil. Kommen wir später auch noch zum Beispiel. Ja. Aber ja, natürlich ist jetzt das nichts, wo ich jetzt hier sage, hier, damit bringst mich jetzt hier zur Volleskalation auf der Tanzfläche oder so. Aber. Ich könnte schon einen Tanz aufführen, so ist es nicht. Ja, okay. ja, gut, aber du bist ja da eh flexibler als ich wahrscheinlich. So. Das stimmt. Du lässt dich ja erwischen und wirst du wieder verurteilt. So muss man es ja sagen. Ja, gut. Aber das war ja Justizirrtum in dem Sinne. Das stimmt. So. Platz 3 und damit die Bronzemedaille geht an einen Newcomer, wie man so schön sagt. Nämlich Heilige Jugend mit einem Album ohne Namen. Und da habe ich mich als alter Rock Nord, kann ich mal Geschichten aus meiner Jugend erzählen, da habe ich mich immer gewundert, wenn das Rock Nord Heft kam und da stand dann, was weiß ich, Aufmarsch Same. Und ich habe natürlich nicht gecheckt, sollte es nicht Samen heißen oder so? Vielleicht der Samen, der aufgeht? Nein, damit war gemeint Album ohne Namen. Also quasi Heilige Jugend, Heilige Jugend. Das habe ich aber auch erst viel später rausgefunden. Aber jetzt hier, das kann ich ja immer eigentlich nicht so leiden, weil wenn, dann muss das Album irgendeinen Namen haben und nicht einfach nur Heilige Jugend. Gut, jetzt haben wir es hier so gemacht. Also Album ohne Namen. Platz 3, 473 Stimmen und damit 13%. Und, das muss ich auch dazu sagen, jetzt lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, ob es Frontmagazin oder Punikow war, aber diese CD hat eine Abstimmung tatsächlich gewonnen. Okay, und ist eine Newcomer-CD, ist eine völlig oder? Neue Platte, also okay. Heißt, die haben Demo, haben die schon draußen. Ja. Gruß geht übrigens raus an den Menschen, mit dem ich sehr gerne WhatsApp-Nachrichten austausche. Unsicher. Richtig, ja. aber wir machen ja nur legal an der Stelle. Okay, dann ist gut. Aber das ist jetzt quasi das erste richtige Vollalbum von denen. Und haben da auch ziemlich Promo geschoben. Dafür haben sich diverse Gastsänger, unter anderem Blutbanner, Confident of Victory, ich weiß gar nicht, was noch alles mit drauf ist, auch noch mit dazugeholt. Ich muss dazu sagen, die CD, weil ich habe hier noch, muss ich auch dazu sagen, ich habe hier noch eine rumliegen davon mit Originalautogramm. Die müssen wir noch verlosen. Das machen wir aber alles jetzt dann erst im Nachgang zu dieser CD des Jahresgeschichte. Also ja. Die kommt noch an euch raus. Muss ich mir noch was überlegen. Ich muss dazu sagen, die CD so 1000% abgeholt hat es mir nicht. Das ist natürlich musikalisch alles top. Aber ich weiß nicht, bei mir ist da der Funke nicht übergesprungen, weil es halt für mich trotzdem zu standardmäßig ist irgendwo. Also du wirst jetzt da mal reinhören dürfen, was du dazu sagst. Natürlich viele Gastsänger drauf, ich habe auch immer da so ein bisschen ein Problem, wenn dann zu viel Gastmusik drauf ist, wenn dann quasi die eigentliche Band untergeht. Also es wurden da viele Vergleiche gezogen mit der zweiten Blutzeugen-CD und so, und das ist auch alles jetzt hier nicht völlig verkehrt. Ich muss dazu sagen, die zweite Blutzeugen-CD hat mir natürlich erheblich mehr abgeholt, aber letztlich ist das natürlich musikalisch, textlich und so weiter jetzt hier alles andere als eine schlechte CD. Ich bin ja jetzt auch schon alt, also wenn ihr mich begeistern wollt, dann müsst ihr ja schon mehr auspacken. Das geht dann alle raus, außer an eine Band und die kommt dann als nächstes, aber da kommen wir dann dazu. Jetzt hören wir uns das Lied an. Ja, schau, dass ich jetzt hier keinen Scheiß erzähle. Nämlich genau, das Lied bleibt auf der Wacht. Warum? Weil mir, also das ist zwar, glaube ich, auch als Hörprobe verfügbar, das ist jetzt nichts Neues, aber das ist das Ding, was mir am ehesten gefallen hat. Wenn der da hat den Klick. Ja, ich leg los. Go, go, go. Solo Platz 3 bei uns, Platz 1 in einer anderen Abstimmung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, in welcher das es war. Fazit Vendetta. Bisschen umgedreht wie bei anderen Liedern, da hat mir jetzt der Refrain irgendwie nicht so gefallen, aber alles dazwischen, ich finde dazwischen, das ging richtig gut vorwärts. Also da war richtig Aggressivität und Angriff und so weiter drin. Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Nur wie gesagt, der Refrain, den muss ich vielleicht nochmal anhören, dass es mir besser gefällt, aber... Ja, das war ja im Endeffekt, ist es ja nur der eine Ausspruch, es gibt ja in dem Sinne keinen... Genau, ja, oder das meine ich, ja. Ja, also, wenn dir das zugesagt hat, vielleicht ist dann auch die restliche CD eher was für dich als für mich, weil das ist so das, was da halt passiert, mehr oder weniger. Also, ich kann mich erinnern, ich habe das einmal durchgehabt, das Album, und habe mich... Soll jetzt hier keine Megakritik sein, das ist mir, passiert mir wahrscheinlich in 90% der Alben. Mir ist jetzt da nicht irgendein Lied hängen geblieben, wo ich gesagt habe, ach ja, hier Lied 4 war ja dieses und jenes, sondern ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Das ist, kennst du vielleicht, wenn du abends weggehst? Ja, ja. Da kenne ich es auch. Aber gehe ich ja nicht mehr. Stimmt. Also mittlerweile müsstest du wieder alles. Müsstest du wieder alles wissen. Ja, aber natürlich keine schlechte CD. Und wie gesagt, das ist einer der Titelträger in diesem Jahr. Ja. Von dem her natürlich Grüße gehen raus und ich bin gespannt, was da weiterkommt. Heißen ja auch abgekürzt H und J, also ähnlich wie Hetzjäger. Und da Hetzjäger hier nicht dabei ist, das 2-0 dann schon für uns. Ja. Kann man ja nichts sagen eigentlich, also passt ja. Nee, runde Sache. Runde Geschichte, ja. Wir kommen zu Platz 2. Und das ist Feindner. Mit dem Album Avantgarde, ganz genau. Und natürlich, ich blende jetzt mich nochmal ein. Ganz klar, die geilste und beste CD, die in den letzten 2 bis 3 Jahren rausgekommen ist. Also wirklich ungelogen, allem überlegen, bis zurück zur Confident of Victory CD. Hat mich voll abgeholt, ist genau mein Ding. Und von dem her, ich ganz klar für mich das Beste, was in den letzten, also Confident war 2019, also sagen wir mal in den letzten 2 plus X Jahren rausgekommen ist. Und schade, dass es nicht gereicht hat hier für Platz 1. Aber 621 Stimmen, 17%. Für alle, die das Album nicht kennen, unbedingt holen. Werdet ihr jetzt dann auch am Lied sehen? Das ist das Beste, was ihr momentan abstauben könnt. Das sage ich zumindest. Ich weiß nicht, ob sich der Vendetta noch an unsere ominöse Autofahrt erinnern kann. Nee, ich habe die auch danach relativ oft selbst zu Hause Ach angehört. so, okay. Ist es die CD, wo so ein Leuchtturm vorne auf dem Cover ist? Nee, das ist Oder bin ich Lars jetzt. Leben, aber fast richtig, Ach, Vendetta. Scheiße. Oh, scheiße, dann Feind noch. Na, dann kann ich jetzt auch vielleicht nicht so viel dazu sagen. Jetzt habe ich es verwechselt. Du bist aber gar nicht so weit weg, weil es sind ja zum Teil die gleichen Personen. Ach so, okay. Stimmt, ich habe Lass Leben gemeint. Ne, da müssen wir uns mal anhören, Feind, nach, wie Ja, es mir müssen wir uns mal gefällt. anhören. Machen wir jetzt dann auch. Aber wie gesagt, Ja. das, was ich jetzt hier gesagt habe, das steht. Und das ist für mich ganz klar das beste Ding, was hier rauskam. Gratulation auch an unsere Kumpels von PC Records, dass das Ding hier übernommen wurde, weil das lohnt sich. Und wir hören jetzt das Lied gegen Gift. Auch das, einige haben geschrieben, sie haben keinen Ohrwurm auf dem Album entdeckt. Also das weiß ich nicht, ob ihr dann nur die CD-Hülle angeschaut habt. Also ihr müsst die CD auch einlegen. Also ich habe da diverse gefunden und einer davon, der mich sofort abgeholt hat, war eben das Lied. Und deshalb haben wir das jetzt hier rein. Gegen Gift, Feind nah, auf geht's. Zu spät, Freiheit zu schaffen. Du hast diese Ja, da kann man schon nicht meckern, sage ich jetzt mal so. Das haut schon rein. Das ist, wie erwähnt, seit Confident die beste CD. Zumindest in meinen Augen. Ihr wisst ja, das ist alles Geschmackssache, aber ich sitze hier nicht auf hier reinpöbeln. Deshalb, ja, Pech für euch. Da stimmt alles. Die Stimmen passen, die Musik passt dazu. Das ist natürlich eine unendliche Steigerung zum ersten Album. Hatten die einmal so Demo oder sowas? Ja, das Demo war geil, das war aber eher Standard, Rechtsrock. Das Einzige, was von Feindner jetzt, wie soll ich sagen, so ein bisschen ausgefranster war, da wo mir nicht alles irgendwie, wo mich das ein bisschen zu zerstückelt war in den ganzen Stilrichtungen, das war die Odyssee, also das erste richtige Album. Aber das Ding hier ist über jeden Zweifel erhaben. Also ich glaube, ich habe da 2 oder 3 Lieder, die nicht ultra geil sind. Das kommt also fast an die Confident-Quote ran. Und von dem her, wenn ihr das Album nicht habt, schöne Grüße übrigens in den hohen Norden an die Jungs. Und danke nochmal, dass ihr mir die ganzen Geheimlieder geschickt habt. Zwinker, zwinker. Telegram macht's möglich. Aber ansonsten, das ist für mich das Beste, was in diesem Jahr rauskam. Das muss ich einfach so sagen. Und von dem her verdient Platz 2. Wenn ich hier demokratisch das Sagen hätte, würde ja meine Stimme 500 zählen. Ja. Und dann wäre das ja korrigiert worden alles. Das stimmt. Ja. Ja, korrekt. Das müsste man vielleicht mal in die Abstimmung mit einfließen lassen, ob ich eine 500er Joker-Stimme kriege, um dann eben eventuelle Fehler oder eventuelle Sachen, die jetzt nicht 100% passen, dann richtig zu stellen. Ja. Aber, wie sagt man so schön, sei es wie es sei, wir kommen zur Pokalübergabe und ich blende jetzt tatsächlich zum 10. Mal dieses Pokal FSN Faust Album des Jahres 1. Platz Logo ein. Ja, da wird natürlich, ist natürlich schon verrückt. Also, dass wir das immer noch machen, ist echt skandalös. Das zeigt, dass wir gar nicht. Ich weiß nicht, ob es für uns oder gegen uns spricht, dass wir das immer noch machen. Das, glaube ich, ist eine Mischung aus beidem. Ja. Ich sag mal, wenn wir genug Geld verdient hätten, würden wir mittlerweile schon, was weiß ich, Wer wird Millionär irgendwie moderieren. Aber, und jetzt muss ich natürlich zu der Abstimmung, muss man natürlich jetzt ein bisschen mal sagen, Platz 1 ist Nahkampf. Mit dem Album 33. Und ich muss dazu sagen, man hat hier bei diesem Cover, das ich jetzt hier gemacht habe, auch den Fehler korrigiert, denn da stand nämlich ein D zu wenig auf dem Originalcover. Da war es nämlich nur 33. Das war natürlich ein bisschen verkackt, aber egal. Also zum 33-jährigen Bandjubiläum von Nahkampf Platz 1, 764 Stimmen und 21%. So, wie kam es jetzt dazu? Denn die CD spielt in, soweit ich weiß, allen anderen Umfragen keine Rolle. Wettet, warum ist die bei uns auf Platz 1? Weil die so viele Leute gewählt haben, denke ich mal. Das ist einer der Gründe. Ja, und warum haben die so viele Leute gewählt? Weil sie gut ist. Das kann einer der Gründe sein, ja. Ja, okay. Der andere Grund ist, es ist massiv von Hannes Kategorie C und Umfeld Werbung dafür gemacht worden. Das könnte natürlich sein. Und das hat natürlich dazu geführt, dass auch, oder dass natürlich ein erheblicher Anteil an Leuten, die vielleicht die CD gar nicht kennen, sondern die über dieses, was weiß ich, Xavier Naidoo und was er ja noch alles gemacht hat, Umfeld, auch die ganze, der ist ja hochaktiv, auch an der ganzen Corona-Front und alles, hat natürlich dazu geführt, dass ein erheblicher Teil dann zum Teil vielleicht auch nur aus Soli-Gründen dafür abgestimmt hat. War jetzt Xavier Naidoo abstimmbar oder hat er kein Album rausgebracht? Na, das war ja das, wo er mit KC auch drauf war, aber das war ja nur eine Mini-CD, hat da ja bei uns keine Rolle gespielt. Okay. Sonst wäre es natürlich mit drauf gewesen, wenn da politisch was Sinnvolles mit drin ist. Ich kenne jetzt die ganzen Lieder nicht, ich kenne bloß das Deutschland krempelt die Ärmel hoch, weiß ich nicht, ob man das mit reingenommen hätte, aber es ist halt ganz einfach so und das kann man jetzt aus 2 Blickwinkeln sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt hier mit dem Hannes-Blickwinkel nicht das große Problem. Denn es ist halt ganz einfach so, politischer Kampf hat halt damit zu tun, dass du dir Netzwerke bastelst. Und wenn die dich dann wählen, egal ob jetzt die deine Mucke jetzt unbedingt gut finden, wir haben ja neulich erst lokal bei uns das Thema, wenn du mit zwei Bussen zum Parteitag anreist und die Ja. für dich abstimmen, dann gewinnst du halt in der Demokratie. Und das ist ja hier auch eine demokratische Abstimmung gewesen. Und von dem her, ja, natürlich, wenn jetzt viele sagen, naja, die hat doch gegen die Feindner oder was weiß ich, musikalisch keine Chance, und da würde ich sagen, ja, das stimmt. Aber darum geht es in einer politischen Abstimmung oder Ja, in so einer. und das ist ja auch Geschmackssache. Und außerdem geht es jetzt hier auch bloß um Musik-CDs. Das Das ist jetzt. ist ja alles Ja. richtig, aber es ist halt so, jeder, der dir das objektiv bewerten wird, wird dir sagen, dass ein Nahkampf natürlich gegen eine Feindner jetzt hier nicht unbedingt gewinnen wird. Also man sieht es ja auch in den ganzen anderen Abstimmungen. Wenn jetzt die da Dritter oder Vierter oder irgendwas geworden wäre, hätte ich gesagt, ja klar, da ist halt die Fanbase trotzdem am Start, aber es war halt exklusiv unsere Umfrage, für die da Werbung gemacht wurde. Ja. Und ja, mit diesem Effekt halt jetzt. Ja, Und ich kann mir das schon vorstellen, dass Hannes da auf jeden Fall ja, der war da das hochaktiv angetrieben hat. und Ja. nochmal, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Denn genau so soll es ja eigentlich sein. Man soll Ja, natürlich, wenn schon. man den eigenen Shit hier rausbringt und dahinter steht, dann muss man natürlich da auch Werbung dafür machen. Also Ja. ich sehe das völlig anders als andere, dass man sagt, naja, wenn man jetzt da Werbung macht, bettelt man um die Stimmen oder was weiß ich. Also sehe ich überhaupt nicht so. Also mal ganz abgesehen davon natürlich, allein, dass diese Nahkampfgeschichte jetzt im 33. Jahr ist, es ist sogar mehr als FSN am Start ist, muss ich mal dazu sagen. Sogar wenn ich das Radio mit reinnehme, ist es wenig, also ist mehr als doppelt so lang. Also allein von der Zeit her haben die natürlich einen Platz 1 verdient. Rein für die Aktivität und auch das, was Hannes macht in allen möglichen Bereichen, das ist natürlich aller Ehren wert. Aber ich kenne natürlich die Szene und natürlich wird man da sagen, na hier, das ist ja nur weil mi. Aber trotz allem, er hat halt einen, was weiß ich, 7.500, 8.000er Telegram-Kanal, weil er halt eben auch was macht. Und wenn der dann da reinschreibt, bitte stimmt für uns ab und die machen das dann, dann darf sich technisch gesehen keiner beschweren, weil jeder hätte das Gleiche machen können. Ja, ist ja auch so. Also muss man ganz klar so sehen. Und so gesehen verdient der Sieger. So ist er in einer demokratischen Abstimmung selbstverständlich der Sieger, weil er die meisten Stimmen hat. Also Ja. das ist halt so. Also ich kann das völlig nachvollziehen, dass da einige sagen, ja hier, aber das ist ja nur dies und deswegen. Ja, dann müsst ihr halt, wenn ihr die Band XY seid, dann im Idealfall das gleiche machen wie der Hannes, weil mit Xavier Naidoo ist ja auch, könnte ich jetzt auch keinen nennen, der das schon mal hinbekommen hat. Also wenn er mir das vor 5 Jahren gesagt hätte, hätte ich auch gesagt, das ist vollkommen utopisch und illusorisch. Ja. Aber er ist halt hochaktiv und alleine dafür hat er hier Platz 1 verdient, weil er halt eben wirklich hier Big Player ist und da bestimmt auch die ein oder andere Red Pill verteilt hat. Also es ging ja schon los mit diesen ganzen Hooligans gegen Salafisten-Ding, was ja auch mit auf seinem Mist hier gewachsen ist. Und Ja. das war ja auch eine Top-Aktion. Also musikalisch, denke ich mal, werde ich mit den meisten mitgehen, wenn ich sage, natürlich Nahkampf. Ich erinnere an diverse alte Scheiben, da waren auch die ein oder anderen Sachen dabei, wenn ich an eine gewisse Legion aus Spanien denke und so. Genau. Alles super. Technisch gesehen ist es natürlich so, dass das vielleicht eine Top 10 CD ist, aber natürlich die Feindner aus meiner Sicht natürlich klar stärker. Aber wir sind ja in der Demokratie unterwegs und die ist eh super, habe ich gehört. Und deshalb verdient der Sieger. Es ist Ja. Werbung dafür gemacht worden, es ist dafür abgestimmt worden. Bei Telegram, glaube ich, kannst du jetzt eine groß bescheißen. Ich habe ja das einmal korrigiert, wir kamen ja am Anfang mal drauf, wo dann eine polnische Band auf Facebook Werbung gemacht hat und da auch dann jeder dafür abgestimmt hat, aber die kennt halt wirklich keine alte Sache in Deutschland, das muss ich sagen. Also rein theoretisch hätte die Polen-Band dann bei uns gewonnen, die hier von euch 98% noch nie gehört haben und das ist natürlich dann. Ja, da muss ich dann halt ein bisschen eingreifen, weil das halt wirklich ein bisschen ins Absurde geht. Aber hier habe ich das so stehen lassen, weil das also ein bisschen mal Kritik an die eigenen Strukturen ist. Ihr müsst halt was machen. Also wenn irgendwo drin steht, was ist das coolste rechtsextreme Online-Format und da steht dann, was weiß ich, Gunnar Kaiser und wir drin, dann würde ich Ja. natürlich sagen, ja, bitte stimmt für uns ab, weil wir sind ja eigentlich auch ziemlich cool. Und wenn ihr das Das dann macht, stimmt. ist alles super. Aber Ja. da darf sich keiner beschweren. Nee, das auf keinen Fall ist. Völlig in Ordnung, so wie es gelaufen ist. Ja. Und Zur Feier des Tages wird es da im Nachgang auch nochmal ein paar Nahkampf-CDs geben. Da bin ich nämlich schon angerufen worden von Hannes, der wieder mal hochaktiv war. Als Dank ans FSN-Universum, dass hier quasi Platz 1 geholt worden ist, werden wir dann nochmal in einer Sondersendung nochmal ein bisschen was raushauen. Muss ich mal gucken, wie wir es dann auch genau aufziehen. Ich habe ja auch die heilige Jugend, ist ja auch noch offen. Da machen wir dann mal ein bisschen Gewinnspiel-Action, das dann quasi für alle Nahkampf-Fans oder die, die es noch werden wollen. Und jetzt haben wir dann zum Abschied eben noch ein Nahkampflied rein von dieser Platte. Und zwar das Lied Wenn ich falle. Und ich würde sagen, danach sind wir auch raus. Mein Gott, wir haben 1,5 Stunden Mucke jetzt hier gemacht. Was ist denn hier los? Ja, also irgendwie hat es schon immer einen Charme, so diese Top 10 Sendung, weil man hört trotzdem immer wieder Bands, wo man sich dann so am Früh erinnert und dass es doch eine ganz coole Zeit war. Also, das ist schon bei der letztjährigen Sendung, habe ich mir das gedacht und jetzt eigentlich auch wieder. Ja, Also. also zum einen der Nostalgiefaktor, zum anderen, jetzt machen wir es schon so lange, es wäre natürlich absurd, das jetzt aufzuhören. Also Ja, das da stimmt. müsst ihr noch ein paar Jährchen damit leben, dass das weitergehen wird. So ist es. Aber jetzt, ja, ansonsten, ich würde sagen, wir sind dann raus. Wir lassen jetzt Nahkampf das letzte Wort, CD des Jahres, Gratulation auch hier in den hohen Norden, ins verzeckte Bremen. Und wir sehen uns demnächst, weitere Videos folgen, dann wird es wieder politischer. Jetzt Mucke am Start, wenn ich falle von Nahkampf. Bis demnächst. Jo, ciao. Schützengraben, die Erde mit mir traf es meinen letzten Kampf.